Erster aller Anführer und das ganze Volk kamen zu Jeremia. Zweiter, sie sagten, bitte bete für uns zu deinem Gott. Wir sind nur noch wenige Menschen. Dritter, Gott soll uns zeigen, wohin wir gehen sollen. Er soll uns sagen, was wir tun sollen. Vierter, Jeremia sagte, ich werde zu eurem Gott beten. Ich sage euch alles, was Gott antwortet. Fünfter, sie sagten, Gott ist unser Zeuge. Wir tun alles, was Gott sagt. Sechster, wir hören auf Gott, egal ob es gut oder schlecht ist. Dann geht es uns gut. Siebter, nach 10 Tagen sprach Gott zu Jeremia. Achter, Jeremia rief die Anführer und das ganze Volk zusammen. Neunter, er sagte, das sagt Gott, der Gott von Israel. Ihr habt mich zu ihm geschickt. Zehnter, bleibt in diesem Land. Ich werde euch helfen und euch nicht zerstören. Ich habe Mitleid mit euch. Elfter, habt keine Angst vor dem König von Babel. Ich bin bei euch. Ich helfe euch gegen ihn. Zwölfter, ich schenke euch Gnade. Der König lässt euch in eurem Land wohnen. Dreizehnter, aber vielleicht sagt ihr, wir wollen nicht hier bleiben. Ihr hört nicht auf Gott. Vierzehnter, ihr sagt, wir gehen nach Ägypten. Dort gibt es keinen Krieg und genug Brot. Fünfzehnter, dann hört jetzt das Wort von Gott. Geht nicht nach Ägypten. Sechzehnter, wenn ihr geht, kommt der Krieg nach Ägypten. Auch der Hunger kommt mit euch. Ihr werdet dort sterben. Siebzehnter, alle Männer, die nach Ägypten gehen, sterben dort. Niemand wird gerettet. Achtzehnter, Gott ist sehr zornig. Wenn ihr nach Ägypten geht, werdet ihr verflucht. Ihr seht dieses Land nie wieder. Neunzehnter, Gott sagt euch, geht nicht nach Ägypten. Ich warne euch heute. Zwanzigster, ihr wart nicht ehrlich zu mir. Ihr wolltet Gottes Antwort wissen. Ihr wolltet gehorchen. Einundzwanzigster, ich habe euch heute alles gesagt. Aber ihr hört nicht auf Gott. 22. Jetzt wisst ihr es, ihr werdet in Ägypten sterben. Ihr sterbt durch Krieg und Hunger.